Text 18. Sie hören eine Diskussion zum Thema psychische Erkrankungen im Arbeitsleben. Sie hören das Gespräch zweimal. Immer mehr Menschen bleiben heutzutage wegen Depressionen oder Stresskrankheiten ihrem Arbeitsplatz fern. Was ist schuld an dieser Entwicklung? Die Arbeitsbedingungen, die modernen Lebensumstände, die Menschen selbst? Was könnten und sollten die Unternehmen dagegen tun und was die Mitarbeiter selbst? Wir unterhielten uns mit Frau Dr. Marie-Louise Hambach, Leiterin des Projekts Hilfe und Selbsthilfe bei Erkrankungen im Arbeitsleben. Frau Dr. Hambach, steht es denn wirklich so schlimm um die psychische Gesundheit vieler Menschen in Deutschland? Ja, leider sind dies keine bloßen Hiobsmeldungen, die von den Medien erfunden oder aufgebauscht werden. Jeder 10. Arbeitnehmer leidet heute erwiesenermaßen an einer Depression oder am Gefühl des Ausgebranntseins. Um ganze 75% haben in den letzten 10 Jahren die Krankschreibungen aufgrund von Depressionen, Verhaltensstörungen und Ängsten zugenommen. Und das, obwohl im gleichen Zeitraum die Krankenstände in Deutschland insgesamt kontinuierlich gesunken sind. Rund 10% aller Krankmeldungen gehen inzwischen auf psychische Probleme zurück. Und sie führen mit durchschnittlich ca. 30 Krankheitstagen zu den am längsten dauernden Fehlzeiten am Arbeitsplatz. Angesichts dieser Entwicklung drängt sich doch die Frage auf, ob dieser erschreckende Anstieg psychischer Krankheiten durch die heutige Arbeitswelt mitbedingt ist. Dass es einen klaren Zusammenhang zwischen arbeitsbedingtem Stress und der Entstehung psychischer Krankheiten gibt, haben zahlreiche wissenschaftliche Studien erwiesen. Und sicher ist, dass die Arbeitswelt heute bei vielen Menschen starke Ängste und Unsicherheiten auslöst. Insbesondere seit Deutschland in den späten 90er Jahren in eine Wirtschaftskrise geraten ist, stieg der Druck enorm. Fast täglich wurden und werden Arbeitsplätze wegrationalisiert. Und wer seinen Job erstmal los ist, weiß in der Regel, dass es nicht so einfach sein wird, eine neue Anstellung zu finden. Eigenartigerweise gilt dies für junge Arbeitnehmer nicht weniger als für ältere. Es ist also kaum verwunderlich, dass 54% der deutschen Angestellten sich Sorgen um ihren Arbeitsplatz machen und dass 65% der Männer und 47% der Frauen die Angst um den Job als den größten Stressfaktor in ihrem Leben bezeichnen. Es können ja auch vermeintlich sichere Arbeitsplätze durch Sparmaßnahmen oder Produktionsverlagerungen ins Ausland schnell verschwinden. Fast täglich berichten die Medien über neue Betriebsschließungen und Massenentlassungen, wenn wieder einmal eine multinationale Firma ihre Produktion ins billiger produzierende Ausland verlagert. Solche Berichte bestätigen und verstärken naturgemäß die ohnehin schon vorhandenen Ängste. Wie wirken sich solche Existenzängste am Arbeitsplatz aus? Nun, der oder die Beschäftigte hat das Gefühl, sich keine Fehler mehr erlauben zu können. Und da Stellen überall eher abgebaut als neu geschaffen werden, verteilt sich die Arbeitslast oft auf weniger Schultern, eben auf die Schultern der Übriggebliebenen. Hat das nicht auch negative Auswirkungen auf das Betriebsklima? Genau so ist es. Unter den Kollegen steigt der Konkurrenzkampf, denn für Solidarität ist kaum mehr Platz, wenn alle um den Job bangen. Wäre es da nicht Aufgabe der Vorgesetzten, für eine humanere, stressfreiere Atmosphäre im Betrieb zu sorgen? Sie haben ganz recht. Aber leider geschieht im Allgemeinen das genaue Gegenteil. Und wenn die Vorgesetzten, was durchaus vorkommt, keinerlei Einfühlungsvermögen in die Situation ihrer Mitarbeiter zeigen und wenn ihr Führungsstil ausschließlich leistungsorientiert ist, dann kann der Druck auf die Mitarbeiter so hoch werden, dass sie erkranken. Aber wäre es denn nicht auch im wirtschaftlichen Interesse der Unternehmen, dafür zu sorgen, dass ihre Mitarbeiter gesund bleiben? In der Tat. Für die Unternehmen sind die psychischen Erkrankungen der Mitarbeiter zu einem ernstzunehmenden Kostenfaktor geworden. Forschungen der Fachhochschule Köln haben ergeben, dass sich der gesamtwirtschaftliche Schaden aufgrund psychischer Krankheiten in der Arbeitswelt in Deutschland mittlerweile auf 50 Milliarden Euro pro Jahr beläuft. Dabei bezieht sich diese riesige Zahl nur auf die unmittelbaren Produktivitätsausfälle. In Wirklichkeit dürfte der volks- und betriebswirtschaftliche Schaden noch höher sein, denn den Unternehmen geht ja nicht nur Produktivität verloren, sondern auch wertvolles Fachwissen, das Know-how. Bis ein neuer Mitarbeiter oder eine Aushilfskraft eingearbeitet ist, gehen viel Zeit und weiteres Geld verloren. Gibt es denn auch positive Beispiele dafür, dass sich deutsche Unternehmen mit diesem Thema auseinandersetzen und darauf reagieren? Ja, die gibt es Gott sei Dank auch. Eine solche rühmliche Ausnahme ist beispielsweise die Deutsche Post. Im Jahr 2005 wurde das Unternehmen als Deutschlands sozialster Arbeitgeber ausgezeichnet. Die Gesundheit der Mitarbeiter ist im Management wichtig. Ein Vertreter der Firmenleitung erklärte zum Beispiel: In ihrer betrieblichen Gesundheitsförderung setzt die Post auf Arbeitsplatzsicherung, ein gutes Arbeitsklima, Respekt und Lob für gute Leistung. Denn Arbeit kann eine wesentliche Quelle für Zufriedenheit und Gesundheit und damit auch für höhere Leistungsfähigkeit sein. Frau Dr. Hambach, im Rahmen Ihres Projekts bieten Sie ja auch Schulungen an für Unternehmen zum Thema psychische Erkrankungen im Arbeitsleben. Werden Ihre Angebote denn von den Firmen überhaupt angenommen? In wachsendem Maße ja. Allerdings wissen viele Betriebe immer noch sehr wenig über psychische Erkrankungen, obwohl diese in Deutschland dramatisch zunehmen. Aber allmählich gelingt es uns, dieses Thema auch in den Führungsebenen großer Betriebe zu platzieren. Ein großes deutsches Unternehmen will im Sommer alle seine Führungskräfte schulen lassen. Insbesondere die Personalabteilungen der Firmen beginnen, sich für das Thema zu interessieren, was dann auch eine Breitenwirkung in den Belegschaften garantiert. Und wie verlaufen solche Fortbildungen? Sind die Teilnehmer offen für die Thematik? Meist schon. Aber oft müssen die Referenten erst Vorurteile aus dem Weg räumen, denn es ist noch immer die Vorstellung gang und gäbe, dass psychisch Erkrankte nur Drückeberger seien und sich nur krank stellten. Der soll sich mal zusammenreißen, heißt es dann leicht. Warum wenden sich Firmen an Sie? Gibt es da bestimmte Anlässe? Ja, in der Regel sind konkrete Problemfälle in den Unternehmen die unmittelbaren Auslöser für die Teilnahme an solchen Schulungen. Was sind solche Auslöser? Zum Beispiel Mitarbeiter, die sich seltsam verhalten, Kollegen, die bereits psychisch erkrankt sind. Die Seminarteilnehmer lernen dann genauer hinzusehen, wenn ein Mitarbeiter über einen längeren Zeitraum hinweg eine auffällige Verhaltensänderung an den Tag legt, wenn er sich etwa ganz auf sich selbst zurückzieht, sich von den anderen abschottet und isoliert. Und wie sollten Vorgesetzte da reagieren? Manager sind keine Ärzte und keine Psychologen. Sie sollten also keine Diagnose stellen. Aber es ist wichtig, mit dem oder der Betroffenen ein gutes Gespräch zu führen, in einer Atmosphäre von Ruhe, Respekt und Freundlichkeit. Und man sollte klar machen, dass man sich Sorgen macht und Unterstützung anbieten, auch in der Firma, indem man zum Beispiel anbietet, den Aufgabenbereich des Betroffenen zu ändern, falls dies von ihm gewünscht wird. Und den Patienten selbst, wenn ich sie so nennen darf, was raten Sie denen? Die ersten Alarmsignale für starke psychische Belastung im Job sind normalerweise Schlafstörungen und körperliche Symptome. Das Wachwerden morgens um 4 Uhr mit Nachtschweiß und Grübeln. Wenn dies häufiger vorkommt, ist es sicher ein Warnsignal des Körpers, wie auch häufige Kopf- oder Rückenschmerzen. Und dann gibt es noch ein Phänomen. Wer richtig gestresst ist, fängt oft an, noch mehr Arbeit zu übernehmen. Nach dem Motto, ich muss noch mehr machen, um meine Aufgaben zu bewältigen. Aus Angst oder falschen Schuldgefühlen. Das führt dann natürlich in einen Teufelskreis. Was empfehlen Sie da? In solchen Fällen rate ich dringend zu einer Auszeit. Wenn Menschen ganz eindeutige Zeichen von Erschöpfung oder Depression zeigen, wenn sie keine Freude am Leben mehr empfinden, das Interesse an der Arbeit verloren haben und seit längerer Zeit unter Schlaf- und Konzentrationsstörungen leiden, sollten sie eine Weile pausieren. Solche Auszeiten sind wichtig und es ist besser, sie rechtzeitig zu nehmen. Wie stehen denn Ihrer Meinung nach die Chancen, dass sich in den Firmen das Bewusstsein für die Wichtigkeit dieses Problems verstärkt? Ich bin optimistisch, dass die Unternehmen bald die Notwendigkeit sehen werden, dem Thema psychische Erkrankungen mehr Platz einzuräumen. Schon aus finanziellen Gründen. Schließlich geht den Firmen dadurch eine Menge Geld verloren. Und dieser Trend wird anhalten. Denn laut Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation werden im Jahr 2020 Depressionen und Angststörungen auf Platz 2 der Rangliste der größten Leiden der Menschheit stehen. Frau Dr. Hambach, haben Sie vielen Dank für das Gespräch und die zahlreichen Informationen.